Und seit 2012 gibt es diesen Verein, der sich klar sozusagen das Ziel gesetzt hat, Antidiskriminierungsarbeit im Kontext Fußball und natürlich auch im besonderen Kontext des VfB Oldenburgs zu leisten. Und das ist für mich auch nochmal so eine, ja, ein Beispiel und ein gutes Argument, dass Räumlichkeiten auch wichtig sind, um eben solche Sachen auch zu entwickeln, weil man dort auch wieder die Möglichkeit hatte, sich zu treffen, Sachen zu planen. Das ging halt nur mit einem Fanprojekt. Das wäre quasi immer mit Kneipenhopping nicht passiert. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Ab sofort findet ihr uns auch bei Spotify. Sucht einfach nach MyKäferCast. Heute sind wir hier zusammengekommen mit zwei Leuten von der Fansinitiative hier in Oldenburg. Wollt ihr euch einfach mal vorstellen? Ja, ich bin Irina Piepkorn, ich bin 48 Jahre alt, schon seit 91, 92 quasi beim VfB Oldenburg und dadurch dann halt eben auch in die Fanarbeit gerutscht, also in die Oldenburger Faninitiative. Ja, mein Name ist Linus, bin auch im Vorstand vom VfB für alle und auch Mitglied der Oldenburger Faninitiative. Bin seit 15 Jahren VfB-Fan und auch seit 15 Jahren aktiv in der VfB Oldenburg-Fanszene. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr gekommen seid. Wir wollten ja heute so ein bisschen über das Fanprojekt reden, was ihr auch leider jetzt zumachen muss zum Ende des Novembers. Wollt ihr darüber ein bisschen erzählen, wie die Gründung passiert ist oder was ihr allgemein dort so macht? Ja, gerne. Also das offizielle Fanprojekt oder das Fanprojekt in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße, Ecke Gottorpstraße, gibt es jetzt seit 28 Jahren, also seit 29 Jahren sogar schon, seit 1991, offiziell aber 91, 92 noch in der Klingenbergstraße und bis 98 wirklich noch als offizielles Fanprojekt, das heißt mit SozialarbeiterInnen unter Förderung des DFB, der DFL, weil der VfB Oldenburg damals noch höherklassig gespielt hat und seit 98 ist es eben in Eigeninitiative von der Oldenburger Faninitiative verwaltet, also quasi ein Freiraum für Fußballfans. Genau, also damals wurde das offizielle Fanprojekt gestoppt, es gab keine Fördermittel mehr und wir haben uns damals halt eben zusammengesetzt und gesagt, wir möchten die Räumlichkeiten ganz gerne als Bezugspunkt behalten und haben uns halt eben dann organisiert, haben also einen lockeren Zusammenschluss quasi gemacht, also wir haben jetzt nicht irgendwie einen reellen Verein gegründet, sondern wir haben gesagt, so, wir wollen das alles so über Mitgliedsbeiträge finanzieren. Und über Spenden, Getränke spenden sozusagen. Und dadurch haben wir dann halt eben auch die Mietkosten zusammenbekommen und konnten das seit 98 quasi eigenständig halten. Genau, und seit 1998 sind wir eben auch Untermieter der AWO, also der Arbeiterwohlfahrt, und sind zusammen im Haus mit der AIDS-Hilfe. Alle drei Initiativen oder Organisationen müssen sich jetzt neue Räumlichkeiten suchen. Genau, die AWO ist schon fündig geworden und die AIDS-Hilfe auch. Und wir sind aber jetzt eben noch am Suchen. Habt ihr denn schon Perspektiven für einen neuen Raum? Wir haben uns jetzt mehrere Sachen angeguckt. Fix ist noch nichts. Waren ein paar Sachen dabei, waren zu teuer. Ein paar Sachen dabei, die waren halt eben räumlich nicht so günstig. Wir sind, wie gesagt, in Gesprächen, aber es ist noch nichts abschließend fix. Also wenn Menschen das hören und Räumlichkeiten haben, die quasi etwas größer sind und wo man auch vielleicht ein bisschen lauter sein dürfte und trotzdem innenstadtnah oder stadionnah, also Eversen sind, dann möge man uns doch gerne kontaktieren. Ihr sagtet ja vorhin, das war eine Art Freiraum. Was habt ihr denn da immer so gemacht? Ja, nicht, dass man, also ich persönlich zum Beispiel bin halt eben immer nach Feierabend, das war der erste Gang damals, immer ins FP gegangen und da haben wir dann zusammen gesessen und haben Karten gespielt und quatscht und uns über Fußball unterhalten und auch private Sachen unterhalten und so weiter und so fort. Und daraus hat sich halt eben auch sehr viele Aktionen herauskristallisiert, die man auch dann nachher noch gemacht hat. Also nicht nur in Bezug auf Fußball, sondern halt eben auch andere Aktionen gestartet hat, gemalt hat, Choreografien gemalt. Genau, das Fanprojekt ist eigentlich auch immer erster Anlaufpunkt quasi nach und vor VfB-Spielen. Dadurch, dass der VfB Oldenburg eben kein eigenes Stadion hat, sondern nur sich in das städtische Stadion einmietet und dort auch kein Vereinsheim besitzt, wie quasi sonst jeder Amateurverein in Oldenburg oder auch anderswo, ist eben das Fanprojekt quasi so ein bisschen wie ein Vereinsheim, auch wenn es eben von Fans und nicht vom Verein geführt wurde. Und ich denke, viele Leute sind zur Oldenburger Fanszene gekommen oder auch näher mit der Oldenburger Fanszene in Kontakt gekommen, weil es eben das Fanprojekt gab Und ich würde auch behaupten, gäbe es eben das Fanprojekt nicht seit 28 Jahren, gäbe es auch die Oldenburger Fanszene nicht in dieser Form. Weil eben dieser Anlaufpunkt, die Möglichkeit für Treffen, Werte ausdiskutieren, Sachen planen, Choreografien planen, Aktionen planen. Dafür braucht man eben eine Räumlichkeit, die niedrigschwellig ist, wo alle rein können, wo man nicht teure Getränke kaufen muss oder wo andere Sachen einen abhalten, dahin zu kommen. Und das haben die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße eben hergegeben. Genau, dort wurde halt eben auch viel an anderen Aktionen quasi auch geplant, ob wir nun so Karaoke-Abende gemacht haben, Dart gespielt haben, gekocht haben, Cocktailabende. Es war immer irgendetwas geplant und los. Also genau, und das Fanprojekt war auch immer schon, auch in neuerer Zeit, sozusagen die Möglichkeit, Filmvorführungen anzubieten, Vorträge und Lesungen anzubieten. Da konnten wir auch immer dankenswerterweise die Räumlichkeiten der AWO mitnutzen. Und das ist natürlich wichtig, dass man nicht immer Räumlichkeiten anmieten muss, um Aktionen und Veranstaltungen durchzuführen, sondern eine eigene Räumlichkeit hat, in der man auch schalten und walten kann, wie man möchte. Legendäre Partys wurden auch gefeiert. Also diverse. Es war schon immer ein großer Zusammenschluss, will ich mal sagen, von ganz vielen, aber auch ganz vielen verschiedenen Menschen, die sonst wahrscheinlich so nie zusammengekommen wären. Und vielleicht nochmal auf den Bezug zum Freiraum kommen, also Freiraum eben, weil ehrenamtlich verwaltet, sozusagen keine Sozialpädagogen, die versuchen auch noch Dinge durchzudrücken, sondern selbstverwaltet, auch basisdemokratisch, was passiert mit den Räumlichkeiten, also bei regelmäßigen Plenumtreffen werden Sachen gemeinsam entschieden und möglichst im Konsens oder Abstimmung. Ich als 15-Jähriger, 14-Jähriger, der zur Fanszene gekommen ist, hatte auch immer direkt das Gefühl, ich kann mich einbringen und Sachen mitgestalten. Und ich denke, das gibt es nicht so an so vielen Möglichkeiten. Und das Fanprojekt und die Fanszene boten da immer was für junge Leute, auch jetzt immer noch, quasi sich aktiv einzubringen und wirklich selbstwirksam tätig zu sein. Ja, auch so der Altersunterschied war halt eben nie spürbar. Es sind immer junge Leute mit den etwas älteren Leuten zusammen gewesen. Man hat sich viel abgeguckt. Also das fand ich halt eben auch immer gut, dass man da auch in dem Punkt keine Grenzen hatte. Das klingt auch ganz gut. Wie ist es denn für euch, dass ihr jetzt quasi den Raum verlassen müsst? Hat das irgendwie einen Grund im Spezifischen? Ja, wir haben den Mietvertrag halt eben ja nicht verlängert bekommen. Das heißt also, Parteien mussten halt eben raus, weil das kernsaniert werden muss. Das Haus steht ja unter Denkmalschutz. Deswegen können die da natürlich nicht schalten und walten, wie sie wollen, aber sie wollen halt eben, die Hausgemeinschaft ist es, glaube ich, will da halt eben das anderweitig nutzen. Die sozialen Projekte sollen da quasi raus. Ist ja auch eine Top-Lage eigentlich. Insofern haben wir da keine Chance gehabt, weiter zu bleiben. Ja, wir haben jahrelang von vom Stiftungswillen der ehemaligen Eigentümerin profitiert, die sagte, es soll für soziale Zwecke und ausschließlich für soziale Zwecke verwendet werden. Dementsprechend war ja auch die AWO und die AIDS-Hilfe dort angesiedelt. Diese Frist ist aber auch schon vor einigen Jahren ausgelaufen und jetzt wurde eben auch der Mietvertrag nicht mehr verlängert. Ich denke, das hat auch generell ein bisschen damit der allgemeinen Gentrifizierung des Bahnhofsviertels zu tun, mit den Neubauten am Hafen und alles wurde neu saniert und wir passen da auch so ein bisschen gar nicht mehr rein mit unserem angesprühten Haus, wo auch noch laute Partys sind. Also es haben sich auch in letzter Zeit, das war die Jahre vorher, glaube ich, nie das Problem, Leute auch dort Wohneigentum erworben, die sich wundern, dass sie, obwohl sie auf dem Weg von Bahnhof zur Innenstadt wohnen, dort Lärmbelästigung vorfinden, was ja nicht immer auf uns zurückzuführen ist. Das ist leider ein Riesenproblem seitens der Gentrifizierung, dass momentan einfach linke Freiräume weggedrängt werden aus Innenstädten, weil das einfach nicht mehr ins Bild passt. Habt ihr sonst noch etwas darüber zu erzählen? Ja, also ich bin immer noch gut am Verdrängen. Noch haben wir ja den Raum bis Ende des Monats, auch wenn wir ihn Corona-bedingt nicht mehr nutzen dürfen, sozusagen nur noch abbauen. Aber ich habe seit meinem 14. Lebensjahr mindestens 3 Tage die Woche dort bis zum heutigen Tag verbracht. Und ich denke auch die meiste Zeit meiner Jugend und mein junges Erwachsenenleben habe ich in einem Fanprojekt verbracht. Und dort hängen so viele Erinnerungen an diesen Räumlichkeiten, dass ich das ja noch gar nicht so richtig zulasse, dass das jetzt nicht mehr sein wird. Ich denke, das war für mich immer ein Lebensmittelpunkt und auch immer der Punkt, wo ich die interessantesten Menschen so bisher kennengelernt habe, weil dort eben viele unterschiedliche Menschen, die nur den Nenner VfB Oldenburg hatten, aufeinander getroffen sind. Und gerade so diese Reibung und diese Diskussion unterschiedlicher Werte, fand ich, hat es immer spannend gemacht. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Bei mir war es halt eben schon so, dass ich ja meine Jugend nicht da verbracht habe, aber doch mein junges Erwachsenensein, will ich mal sagen, und auch dort so viel erlebt habe und so viel Positives erlebt habe. Ich habe meine Kinder quasi von klein auf damit hingenommen. Also die sind da quasi mit in die Fanszene reingewachsen. Die gehören damit zu, die fahren immer mit dem Fanbus mit. Das war nie ein Problem. Seitdem die also wirklich klein waren, sind die auch Profi-Mitglieder und quasi auch integriert in die Fanszene. Und insofern ist das ein Stück Familie für mich. Ja, die Familie verliert jetzt so ein bisschen ihr Zuhause und muss sich jetzt was Neues suchen. Das ist unglaublich traurig, aber was Neues bedeutet ja auch gleichzeitig, man kann wieder was Schönes machen. Also es ist halt eben nicht abschließend nur schlecht, sondern es kann ja auch was Neues entstehen und es ist vielleicht was Positives. Ja, es klingt doch alles ganz gut und es ist auch wirklich schade, dass ihr den Raum verlassen müsst. Also falls ihr irgendwas hört, irgendwo einen Raum, den ihr irgendwie zur Verfügung habt oder irgendjemand kennt, der einen zur Verfügung habt, meldet euch doch gerne einfach. Das können wir dann gerne weitervermitteln. Es gibt ja auch nicht nur das Fanprojekt, sondern ja auch noch der VfA oder das ÖFI. Wollt ihr das nochmal vorstellen? Genau, also die OFI, die Oldenburger Faninitiative, haben wir ja schon erwähnt. Sozusagen damals ein loser Zusammenschluss, der eben mit Mitgliedsbeiträgen und anderen Einnahmen das Fanprojekt finanziert hat, der also die Miete finanziert hat und die auch die Organisation der Auswärtsfahrten mit Bussen übernommen hat. Wie Irina schon gesagt hat, wurde das Fanprojekt eben auch genutzt, um Choreografien herzustellen. Vor allen Dingen natürlich zur Unterstützung des VfB Oldenburg. Es wurden Fahnen gebastelt oder Doppelhalter. Aber es gab auch eben immer seit dem Anfang der 2000er sozusagen die Fair Action Week, das heißt Football Against Racism in Europe. Und dort wurde immer im Oktober, ist immer eine Aktionswoche, und da wurde schon von der OFI aus verschiedene antidiskriminierende Aktionen geplant, also eine Choreo, die auf einen Missstand hinweist oder für Vielfalt wirbt, und Gedenkstättenfahrten, zum Beispiel nach Esterwegen oder nach Wenen, oder andere Lesungen, Vorträge. Und im gewissen Kreis aus der Oldenburger Faninitiative war das quasi nicht genug, dass man einmal im Jahr sozusagen antidiskriminierende Arbeit oder Antidiskriminierungsarbeit leistet. Und aus diesem Gedanken heraus wurde der VfB für alle gegründet, in dem jetzt auch Irina und ich im Vorstand sind. Und seit 2012 gibt es diesen Verein, der sich klar sozusagen das Ziel gesetzt hat, Antidiskriminierungsarbeit im Kontext Fußball und natürlich auch im besonderen Kontext des VfB Oldenburgs zu leisten. Und das ist für mich auch nochmal so eine ein Beispiel ein gutes Argument, dass Räumlichkeiten auch wichtig sind, um eben solche Sachen auch zu entwickeln, weil man dort auch wieder die Möglichkeit hatte, sich zu treffen, Sachen zu planen. Das ging halt nur mit einem Fanprojekt. Das wäre quasi immer mit Kneipenhopping nicht passiert. Genau, und das waren auch, glaube ich, sehr wichtige Sachen, die von dort aus gestartet worden sind. Wir haben Turniere gemacht für und mit Geflüchteten zum Beispiel. Einmal im Jahr haben wir dieses Hallenturnier organisiert, das immer unglaublich gut angekommen ist. Und auch diverse andere Benefizspiele, Freundschaftsspiele. Genau, wir haben dann auch eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz organisiert. Dann sind auch diverse andere Sachen passiert, halt eben bezüglich des VfA. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell eine Corona-Hilfe, also eine Einkaufshilfe initiiert, in der wir halt eben anbieten für Leute, die selber nicht mehr so viel einkaufen gehen können oder sich nicht trauen rauszugehen, ältere Leute, Risikogruppen, das anbieten, für die einkaufen zu gehen. Das läuft jetzt seit dem März ungefähr und wird jetzt auch wieder verstärkt angenommen. Also da laufen auch so einige Sachen. Wie kann ich denn diese Einkaufshilfe in Anspruch nehmen, falls ich jetzt irgendwie mal betroffen bin und mal in Quarantäne muss oder? Genau, wir haben eine Telefonnummer, die kann man halt eben auch zum Beispiel über Facebook und so weiter, haben wir die hinterlegt, auch über dem VfB Oldenburg, die haben auch da nochmal drauf hingewiesen. Wir haben da dann die Möglichkeit, dass man uns anrufen kann sozusagen und wir dann halt eben das organisieren, dass wir da zueinander kommen. Und genau, ihr organisiert, ihr habt ja vorhin erzählt, dass ihr noch mehrmals im Jahr noch was organisiert, zum Beispiel das Obdrein-Festival oder dieses Fußballturnier. Wann findet das dann immer statt? Genau, das sogenannte VfB and Friends Turnier war immer im Januar, also immer am Anfang des Jahres, weil es ja auch die Zeit für Hallenfußball ist, immer in Kooperation mit dem Soccerland oder jetzt dem Sportpark Donnerschwee, das auch vom ehemaligen VfB-Trainer geleitet wird, wo es immer so das Konzept gab, dass es sozusagen offen ist, jeder kann hinkommen, ob jetzt geflüchtet oder nicht, oder einfach begeistert am Fußball, egal welche Altersklasse. Und genau, das war, fand ich immer ganz schön, weil das so über den Sport den Austausch ist, und das ist ja auch so unsere Herangehensweise, dass wir für Sport und über die Begeisterung für Fußball trotzdem auch auf andere gesellschaftliche Missstände hinweisen können und wir sozusagen die Basis haben, die Leute versuchen zu überreichen, über das Interesse, gemeinsame Interesse beim VfB, dann auch über andere Dinge heranzuführen. Andere Aktionen, genau, das Up3in-Festival ist dieses Jahr, also ein Musikfestival, was auch quasi aus dem VfB-Kontext entstanden ist. Wieder so ein weiteres Beispiel, wofür das Fanprojekt steht. Also es gab immer jahrelang ein VfB-Sommerfest, wo sozusagen im Sommer die Sommerpause genutzt wurde, um auch im Zusammenarbeit mit dem Verein sozusagen die Sommerpause zu begehen. Und da kam es dann irgendwann, dass es die ersten Konzerte gab an diesem Wochenende. Und aus diesem VfB-Sommerfest ist eben auch das Up3in-Festival entstanden, was immer bei der Jugendfreizeitstätte Bürgerfelde stattfindet. Und das hat sich jetzt losgelöst. Es ist ein eigener Verein geworden, das Up3in-Festival oder der Up3in e.V. Und die organisieren jetzt eben jedes Jahr ein Festival in der Jugendfreizeitstätte mit Schwerpunkt Punk- und Ska-Musik. Das findet eigentlich immer im November statt, dieses Jahr leider nicht. Ja, was noch ein interessantes Thema ist, ist ja momentan in Bezug zum Corona, dass der Support, wie es eigentlich möglich ist, seit März nicht mehr stattfindet. Man kann seinen Verein nicht mehr unterstützen, seitens es werden Geisterspiele momentan. Wie findet ihr das denn, auch in Bezug zum Profibereich, dass dort die Spiele noch weiter verfolgt werden, aber im Amateurbereich nicht? Ganz schwierig. Natürlich bin ich froh, dass es überhaupt noch ein bisschen Fußball gibt und Fußball gezeigt wird, dass man überhaupt zumindest so ein bisschen das Feeling noch hat. Andererseits ist es natürlich nicht mein Fußball. Also erstmal bin ich absolut überhaupt kein Freund von der Bundesliga. Also es ist nicht mein Fußball. Es ist auch erschreckend, wenn man auf einmal auf dem Fußballplatz, wie bei uns auf dem Dorfplatz quasi, die Kommentare der Spieler untereinander hört. Also das ist schon gruselig, wenn man keine Fangesänge hört, wenn man kein Jubel hört, keinen szenenbedingten Support. Das ist alles sehr fremd. Auch im Stadion selber war es schon sehr befremdend, weil man nicht mehr stehen darf, man darf nur noch sitzen. Also auch selbst beim VfB durften ja halt eben nur eine geringe Anzahl von Menschen ins Stadion. Und da wurde man quasi ja auch genötigt zu sitzen, in kleinen Gruppchen sozusagen, nicht mehr als 10 Leute durften zusammensitzen. Man durfte nicht singen, man durfte nicht supporten in der Hinsicht. Also ab und zu kam dann mal so ein VfB, aber das war es dann auch so. Und das ist schon merkwürdig. Ja, also beim VfB war es ja in der Sommerzeit noch so, dass eben noch unter bestimmten Hygieneregeln Heimspiele durchgeführt werden durften. Der NFV, also der Norddeutsche Fußballverband, hatte ja direkt gesagt, dass es sozusagen Auswärtsspiele nicht möglich sind, also mit Fanbeteiligung. Das ist natürlich für uns einerseits das Problem gewesen. Heimspiele sind auch in der VfB Oldenburg-Fanszene nie so beliebt gewesen, weil man eben in einem großen Marschwegstadion spielt, wo 15.000 Menschen reinpassen würden, aber doch im Schnitt eher so 1.500 ZuschauerInnen da sind. Das heißt, die Auswärtsspiele sind eigentlich auch die Spiele, die man möchte als Fanszene, weil man einerseits eine gemeinsame Anreise hat, man hat Zeit, sich auszutauschen, verbringt viel Zeit miteinander, Schönes und auch einem zusammenschweißt, und dann ist es meistens auch einfach spaßiger, wenn man in einer anderen Stadt ist. Und das war schon mal direkt nicht gegeben. Ich habe auch selber nur ein Spiel unter Hygienebedingungen gesehen, weil das auch nicht mein Fußball ist. Grundsätzlich in den Gesamtkontext eingeordnet ist jetzt quasi der Amateurfußball ja abgesagt. Das heißt, der Strich wurde unter der dritten Liga gesetzt. Der Norddeutsche Fußballverband hat jetzt auch wieder quasi bis 2021 alle Spiele abgesagt. Ich finde es sozusagen dem allgemeinen Fußballfan nicht erklärbar. Der wird sich zwar einerseits freuen, wie Irina gerade sagte, dass noch Fußball läuft. Ich bin auch nicht nur VfB-Fan, ich bin auch Fußballfan. Ich mag einfach die Sportart. Aber man merkt einfach, dass gerade erste, zweite Liga und mit Absprechen die dritte Liga ganz klar von den Geldgebern, vom TV-Geld bestimmt ist. Und es geht eigentlich es geht nicht mehr um die Fans sind Kunden, die zwar für Stimmung sorgen dürfen, die sich dann gut verkaufen lässt, aber man sieht auch jetzt, es wird einfach durchgezogen. Dann gibt es fragwürdige Praktiken mit Corona-Tests und positiv getesteten Spielern, die weiterspielen. Also das ist alles sehr abgehoben und ich denke, es wird auch zu Recht aus der breiten Öffentlichkeit kritisiert, dass man sieht, es läuft nur noch ums Geld, es geht um Sponsoren und TV-Verträge, die erfüllt werden müssen und alles andere interessiert den DFL und dem DFB gerade nicht. Ja, man hat auch das Gefühl, dass auch gerade die unteren Ligen ziemlich hängen gelassen werden. Man merkt es ja alleine schon an den Trainingsbedingungen, die ganzen Profi-Clubs, die ihre zweiten Mannschaften haben, die ja auch bei uns mit in der Liga spielen, also Werder Bremen und Hamburg, also HSV und so weiter, die dürfen alle trainieren. Auch die Regionalliga-Mannschaften, die zweiten Mannschaften dürfen alle trainieren. Und unsere Mannschaften quasi dürfen das nicht, weil es ja Amateurvereine sind. Und da alleine findet schon eine Wettbewerbsverzerrung statt, finde ich. Also das ist einfach eine Sache, die funktioniert so nicht. Ja, und ich denke auch, Fußball oder das Fußballerleben, da zählt einfach mehr dazu, als einfach nur anwesend zu sein und sich im Stadion Fußballspiel anzugucken. Das ist genauso wie Konzerte, die irgendwie unter Sitzen und ohne Tanzen stattfinden. Das ist einfach nicht das Gleiche. Beim Fußball muss man mal laut sein, man muss wild sein, man braucht irgendwie den Körperkontakt in der Masse manchmal. Das gehört einfach dazu und das ist nicht gegeben. Und dementsprechend wird es auch so, in der Form ist es nie das gleiche Erlebnis. Und nicht das gleiche Gefühl, wie es sonst beim Fußball ist. Für uns trifft sich das natürlich mit Corona, das kann man sich natürlich nicht aussuchen, aber dieses Jahr besonders hart, weil eben das Fanprojekt ins letzte Jahr geht. Und es war ja schon klar, dass wir ins letzte Jahr gehen, also ist schon länger klar, dass wir raus müssen aus den Räumlichkeiten. Also hatten wir auch genug Zeit, quasi was Neues zu suchen, obwohl wir noch nicht fündig geworden sind, aber hatten natürlich für den Abschluss des Ladens noch einige Partys, noch einige Aktionen und Turniere geplant, was quasi alles dem Virus oder der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Und das ist natürlich besonders schade, dass man nicht das ganze Jahr voll ausnutzen konnte, sondern immer unter Hygienebedingungen und ganz wenige Leute in den Laden lassen durfte. Das ist nicht der Abschluss, den wir uns gedacht haben. Und im Gegensatz zu anderen Sachen, die verschoben werden, da kommen wir vielleicht auch noch zum dritten Teil, der auch ein bisschen aus dem Fanprojekt entstanden ist, nämlich das Fußball-Film-Festival, was im Zusammenhang mit dem Werkstattfilm geplant ist, musste auch verschoben werden. Aber sowas können wir nachholen. Die Räumlichkeiten werden im Jahr saniert sein und wir dürfen nicht mehr da rein. Das heißt, es ist ein besonders schwerer Abschnitt, weil man sich nicht vernünftig verabschieden kann. Ja, es ist ja insgesamt sehr schade. Da kann man ja auch so sagen, dass der Profibereich ja eher kapitalistisch veranlagt ist, dass die TV-Gelder hauptsächlich zählen, dass seitens Fans auch von seiner Mannschaft sozusagen entkoppelt werden und man diese nicht unterstützen kann unter den momentanen Voraussetzungen, die einfach gerade stattfinden. Im Amateurbereich fehlen ja auch einfach auch die Einnahmen seitens Ticketpreise, was ja momentan ja auch nicht so reinkommen kann, weil Amateurbereiche bekommen ja auch keine TV-Gelder. Genau. Wie sieht das dann aus? Naja, der VfB Oldenburg ist wie alle anderen Amateurvereine natürlich wesentlich mehr darauf angewiesen, solche Einnahmen zu haben oder Fanutensilien zu verkaufen an Spieltagen, weil er eben genau keine festen Fixkosten oder Fixeinnahmen da sind, wie das Sponsoring durch TV-Gelder. Ich habe jetzt noch nicht aktuell gehört, wie die finanzielle Lage ist, aber es wird bestimmt schwierig, weil der VfB Oldenburg auch vorher schon immer mal finanzielle Probleme gehabt hat. Das zieht sich ja so ein bisschen durch die Historie. Genau, und dann wird auch einfach dieses Loch noch größer. Also zur Regionalliga ist das alles gar kein Problem. Sozusagen auch mit einer guten Jugendarbeit und vernünftigen Vereinsarbeiten und soliden Finanzierung in die Regionalliga zu kommen. Aber der Sprung in die dritte Liga, in den Profifußball, der treibt eben viele Vereine in die Insolvenz. Und das ist ganz klar, da geht es eben um marktwirtschaftliche Interessen und nicht mehr nur um den Fußball. Der ist nur noch Mittel zum Zweck. Genau, und es ist halt eben auch so, gerade im Punkt Sponsoring ist es, glaube ich, auch schon sehr, sehr schwierig, weil natürlich jetzt durch die Corona-Krise viele kleine Sponsoren, die ja auch für den VfB quasi ja lebensnotwendig sind, weil wir haben ja nicht diesen riesengroßen einen Geldgeber, sondern da sind halt eben ja viele kleine, die vielleicht aber auch ja jetzt gucken müssen, ob sie überhaupt noch was geben können, weil sie ja selber erstmal klarkommen müssen. Ich denke, da wird es halt eben auch ein Problem geben. Das ist wahrscheinlich für die erste Mannschaft sehr relevant, weil die ja quasi ja auch ausgegliedert sind aus dem Verein. Die haben ja sich ja in eine GmbH verwandelt sozusagen, um halt eben das auch irgendwie wirtschaftlich zu stemmen. Aber auch für die Jugendarbeit und auch gerade für die anderen Vereine wie die Damenmannschaft, die zweite Herren, die dritte Herren, die ganzen anderen Fällungen wie Tischtennis und so weiter, Volleyball, was haben wir da noch? Die sind natürlich auch gerade auf kleine Geldgeber ja auch angewiesen. Und wenn die dann sagen, so nö, wir haben jetzt gar kein Geld mehr für euch, dann trifft es natürlich die komplett Falschen. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Gerade jetzt auch heute habe ich gelesen, dass die EWE sich aus dem Jugendleistungszentrum raus, also dem JFV rauszieht. Das sind natürlich dann so Schläge ins Gesicht, weil die Jugendarbeit ist eigentlich eine super, super wichtige Sache. Und die EWE gibt dann lieber das Geld nach Werder Bremen oder nach weiß ich wo, nach Osnabrück, weil die da Profifußball spielen. Und das ist natürlich so eine Sache, da sollte man vielleicht schon mal Gedanken verschwenden, warum, wieso, weshalb das so alles so sein muss. Genau, weil die Jugendarbeit oder generell die Arbeit in Sportvereinen ist ja auch eine wichtige Instanz von Sozialisierung und auch von Wertvermittlung, also auch von Demokratie und auch ja, Fairness sozusagen. Und sowas bricht natürlich weg, wenn das nicht mehr finanziert wird. Ne? Während im Profifußball passieren jetzt nicht große gesellschaftsträchtige, also für die Gesellschaft wichtige Wertevermittlungen oder andere Ereignisse, sondern das passiert ja quasi in der Vereinsarbeit im Amateurbereich, ne? Der irgendwie für Kinder aus sozial benachteiligten Familien zum Beispiel Erfolgserlebnisse schafft und ein Selbstbewusstsein schafft. Ne? Und ich denke, da sollte man das Geld hingeben und nicht in den Profifußball, der quasi auch nur dazu dient, um weiter Profit zu machen. Gehen wir nochmal zurück zum VfB für alle. Ihr hattet ja vor ein paar Jahren mal den Julius-Hirsch-Preis gewonnen. Was ist das dann genau für ein Preis? Genau, der Julius-Hirsch-Preis ist eine Auszeichnung vom Deutschen Fußballbund, benannt nach Julius Hirsch, was ja ersichtlich ist, was ein ehemaliger deutscher Nationalspieler ist, jüdischer Herkunft oder jüdischen Glaubens, der von den Nazis im KZ Auschwitz ermordet worden ist. Und der wird eben verliehen, immer für besondere antidiskriminierende oder auch besonders wichtige Arbeit, Antidiskriminierungsarbeit, aber auch Arbeit gegen Antisemitismus. Und den haben wir 2015 gewonnen, zusammen mit unseren Freundinnen aus Göttingen, die den ersten Platz gemacht haben. Und das ist in dem Sinne nicht nur als Anerkennung für unsere Arbeit, das würde ich jetzt gar nicht so herausstellen, sondern wir hatten dadurch, durch das Preisgeld, das erste Mal so ein bisschen finanzielle Möglichkeiten, um Projekte weiterzuentwickeln. Und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit, quasi eine gut mitfinanzierte Studienreise zu Gedenkstätten nach Auschwitz und Birkenau zu absolvieren, also eine mehrtägige Studienreise, die auch für SchülerInnen und Studenten und Studierende finanziell stemmbar war. Und das ist für mich auf jeden Fall eine der Sachen, die mich nochmal sehr geprägt haben und die ich sehr gut finde, dass wir sie umgesetzt haben. Vielleicht noch ein weiteres Highlight, was ich finde, was auch vielleicht für Menschen, die jetzt mit Fußball gar nicht so viel anfangen können, weil es auch, denke ich, auch aus dem linken Spektrum durchaus auch vernünftige und konstruktive Kritik am Fußball und der Leidenschaft geht und vielleicht auch gar nicht das Verständnis so da ist, aber wir hatten 2018 eine Lesung von den Wochenendrebellen. Das ist ein Vater mit seinem autistischen Sohn, der quasi Groundhoppen, also quasi fremde Stadien mit fremden Spielen, nicht vom eigenen Verein besuchen und quasi Stadien sammeln ist, was für den autistischen Sohn eigentlich eine richtige Herausforderung war, aber der da total aufgeblüht ist. Und da war eine Lesung, wo über 60 Menschen da waren und das war für mich auch ein Highlight, weil das, ja, das Buch ist empfehlenswert, auch wenn man quasi kein Interesse an Fußball hat. Und der Blog und der Podcast vor allen Dingen von den beiden, also Vater und Sohn, ist auch sehr empfehlenswert, vor allem wenn man sich auch für Physik interessiert und die Chaos-Theorie. Genau. Stimmt, also das war wirklich ein Highlight, das muss ich auch sagen, das war wirklich mega interessant und genau so etwas machen wir halt eben auch, wir initiieren halt eben auch ganz viele Lesungen, halt eben mit Fußballbezug, ohne Fußballbezug, aber vor allen Dingen ja natürlich auch mit Fußballbezug. Die wollten wir halt eben ja auch im Grunde genommen mit unserem neuen Filmfest, was wir dieses Jahr ja eigentlich starten wollten, auch mit weiterführen, dass wir halt eben nicht nur ein Filmfest machen, sondern halt eben auch ein ganzes Rahmenprogramm organisieren mit Lesungen, mit Fußballspielen, mit verschiedenen Aktionen, Workshops, dass wir in die Schulen gehen wollen und dort halt eben auch Antidiskriminierungsarbeit und Gleichstellung und viele, viele verschiedene Themen ansprechen wollten. Auch sozial relevant sind und gerade auch in der heutigen Zeit nicht vernachlässigt werden dürfen, nämlich Toleranz und diese Offenheit gegenüber Sachen, die für uns vielleicht nicht so ganz normal sind, für andere vielleicht völlig normal sind, dass man halt eben einfach auch wirklich mal über den Tellerrand guckt und sagt so, mein Gott, normal, das ist vielleicht jetzt nicht meins, aber bitte lasst sie doch, ne, so. Und das halt eben auch gerade in den Schulen auch in die Köpfe der Jugendlichen und jungen Leute einzupflanzen, will ich mal sagen, wieder diesen Demokratiegedanken und auch diesen Toleranzgedanken, der so ein bisschen verloren geht im Moment, gerade auch so durch diese ganze Situation mit diesem ganzen Populismus und rechten Bewegungen, die auf einmal wieder so hoffähig werden oder langfähig werden und ob man Meinungen sagen, auf einmal sagen darf, die man nicht so gerne hört. Ja, wenn wir quasi Kritik an unserer Arbeit, also vor allen Dingen vom VfB für alle, bekommen, dann ist ja so ein gern genommenes Argument ja immer, dass man quasi Politik in den Fußball reinbringen würde, also ne, dieser klassische Fußball ist Fußball und Politik ist Politik-Gedanke. Während wir natürlich ganz klar der Meinung sind, einerseits ist Fußball immer politisch, das sieht man jetzt, wir leben im Kapitalismus und das spiegelt sich im Profifußball eindeutig wider. Also auch wer marktwirtschaftlich gut agiert, der ist auch sportlich erfolgreich. Und natürlich ist Fußball ein Teil von Gesellschaft und er spiegelt auch nicht immer natürlich zu 100%, aber auch gesellschaftliche Vorgänge zu und manchmal ist es auch eher so ein Brennspiegel, wo sich quasi gesellschaftliche Ressentiments oder Stereotypen auch entladen, weil eben Fußball auch sehr emotional ist und deswegen muss man auch gerade in diesem Umfeld und Kontext, finde ich, auch politisch agieren, was gar nicht jetzt heißt, man jetzt bestimmte Sachen ausdiskutieren muss, aber viel mit gesundem Menschenverstand und eben erstmal gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu verhindern sollte und versuchen, Leute darüber auch aufzuklären und ja, ins Reflektieren zu bringen. Ja, sobald wir neue Räumlichkeiten haben, freuen wir uns natürlich immer, wenn auch Menschen, die eigentlich mit Fußball gar nicht so viel zu tun haben, aber trotzdem vielleicht jetzt Interesse haben, einfach mal ein Spiel vom VfB Oldenburg mit auch coolen Leuten hier anzusehen. Freuen wir uns natürlich immer über Zulauf oder wenn man auch denkt jetzt, oh, vielleicht habe ich eine coole Idee und man könnte miteinander kooperieren. Da sind wir vor allen Dingen als VfB für alle gerne offen. Wir wollen uns noch mehr vernetzen in der Stadt Oldenburg und sind da gerne offen für Ideen. Auch wenn jemand sich zum Beispiel am Filmfestival weiter bei Werkstattfilm einbringen möchte oder andere Ideen hat, bitte tretet an uns heran. Man findet uns unter unserer Internetadresse unter vfbfueralle.de oder über Facebook. Das sollte kein Problem sein. Ansonsten danken wir den MacherInnen dieses Podcasts, dass wir Gäste sein durften und dass wir unseren Quatsch loswerden durften. Und ja, danke für die Einladung. Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an maikäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter maikäfercast.noblogs.org. Unsere nächste Folge entsteht zusammen mit Aktivistin von Women Defend Rojava. Es hätte Anfang Dezember einen Workshop in Oldenburg geben sollen über patriarchische Strukturen, vor allem auch in der Linken, der aber verschoben werden musste. Wir sprechen darüber, warum solche Workshops wichtig sind. Wir sprechen auch über die Ideen des kurdischen Freiheitskampfes und welche Rolle Women Defend Rojava darin hat. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Das war's für diesmal. wie jeden Monat, Tod dem Kapitalismus.